zu sehen. Hab viel erlebt und war oft allein, doch das Heimweh wird nie vergehen. Ich wünsche mir, daheim zu sein. Und ich träume von der Heimat, meinen Bergen und meinen Höhen, von den Wäldern und den Seen. Irgendwann geh ich wieder zurück. Mancher sucht ein neues Zuhause, vielleicht bei uns, dann reich ich ihm die Hand. Denn auch bei ihm wird sie immer bleiben, diese Sehnsucht nach dem Heimatland. Mit der Heimatmelodie durch den Nachmittag.